Das hast du längst schon fast denkt, dass ich dir kein Weißwurst schenk. Darum fahren wir mit meinem Fiaker übern großen Acker und kaufen beim Bäcker Abrizeln. Madel, sei nicht scheu, komm zu mir ins Heu. Madel, wird nicht blöd, ist schon eh zu spät. Augen zu, und dann frag ma's, Augen zu, denn ich will was. Das hast du eh längst schon gekriegt, dass es heut kein Weißwurst gibt. Darum setz dich auf mein Hosen und spür meine Großen. Spät hinterher gibt's dann Abrizeln. Madel, sei nicht scheu, komm zu mir ins Heu. Madel, werd nicht blöd, ist schon eh zu spät. Augen zu, und dann pack ma's, Augen zu, denn ich will was. Das hast du längst schon gerafft, dass du mir kein Weißwurst machst. Darum sag ich dir, mein Madel, scheiß auf Glanz und Adel, denn nach der Liebe gibt's Abrizeln. Madel, sei nicht scheu, komm zu mir ins Heu. Madel, werd nicht blöd, ist schon eh zu spät. Augen zu, und dann pack ma's, Augen zu, denn ich will was. Leihu, Madel, sei nicht scheu, komm zu mir ins Heu. Madel, werd nicht blöd, ist schon eh zu spät. Augen zu, und dann pack ma's, Augen zu, denn ich will was. Ja, Lulia, Socki da. Wo sind wir denn? Herrschaftszeiten.